Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Eine Sache will ich noch einschieben. Wir werden nämlich jetzt gleich ganz viele Produkte nennen und ihr findet die Links zu den Produkten auch immer unten in der Episodenbeschreibung. Aber ich will nochmal deutlich sagen, wir vom Abgefahren-Podcast haben keine Kooperationen oder Verträge mit den Anbietern. Alles, was jetzt gleich kommt, was wir gekauft haben, haben wir uns selber gekauft, ganz normal bezahlt und so weiter. Das wollte ich einfach nochmal einschieben. Es gibt keine Kooperation. Wenn man das Thema Einbruch sich anguckt, ich glaube, da muss man ein bisschen überlegen, was man eigentlich verhindern will. Also wo will ich mich eigentlich vor schützen? Es gibt, glaube ich, den Einbruch und dann gibt es noch den Überfall vielleicht, also den Raub, würde ich sagen, oder auch den Fahrzeugdiebstahl. Und ich glaube, ich muss mir überlegen, was ich eigentlich machen will. Und heute in der Episode konzentrieren wir uns mal auf den Einbruchsfall, also wo jemand eindringt ins Mobil, um dann irgendwas rauszunehmen und dann geht er wieder. Das Fahrzeug bleibt aber da. Das ist, glaube ich, heute mal der Schwerpunkt. Und ein Punkt, der ist mir aufgefallen, als ich Ende letzten Jahres beim Jan war, da war ich nämlich in Wuppertal und da ist mein Handy, als ich in Wuppertal ankam, aus meinen Händen geglitten und mit dem Display auf den Asphalt getitscht und war kaputt. Die Schwerkraft in Wuppertal ist wirklich viel größer als am Niederrhein. Ja, das stimmt. Ah, deshalb. Das würde eigentlich für das Gegenteil sprechen, Jan, dass die oben fahren mit der Schwerkraft. Aber gut, das Blöde, was einem dann erstmal auffällt, wenn man nicht zu Hause ist und das Handy kaputt ist, dass man ja an nichts mehr rankommt. Also du kannst ja kein Google Maps machen, also kannst nicht navigieren, du hast keinen Zugriff mehr auf deine Passwörter, du kannst dein Messaging-Zeug nicht benutzen, du hast deine Kontakte nicht mehr dabei, du kannst also quasi keinen mehr anrufen, weil man die Nummern ja nicht mehr auswendig kennt. Das ist mir erstmal schon mal echt so aufgefallen. Wie blöd das eigentlich ist, wenn in meinem Fall ist ja nicht gestohlen worden, sondern es war einfach defekt. Das Display war so kaputt, dass man es nicht mehr bedienen konnte. So dass ich mir gedacht habe, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, so ein altes Handy so weit vorzubereiten, dass man das irgendwie benutzen kann, wenn der Fall mal eintritt. Egal, ob es nun ein Diebstahl ist oder ein Defekt. Hattest du sowas, Frank? Hattest du sowas? Genau. Hattest du sowas vorbereitet, Frank? Gut, an sich gibt es ja dieses Thema, dass man eben bestimmte Dinge sicher aufbewahren muss. Also klar, das Handy an sich, die Kreditkarten, den Reisepass oder Personalausweis und Fahrzeugschein. Genau, das ist natürlich klar, dass man das machen soll. Dann gibt es ja die Empfehlung immer, dass man davon auch Kopien hat, damit man im Zweifel irgendwie nochmal einfacher nachweisen kann oder sagen kann, welche Nummer der Personalausweis hatte und sowas. Das ist, denke ich, auch nichts Neues. Macht vielleicht auch Sinn, wenn man das Ganze digital hat, also nicht nur als Kopie, sondern einfach auch in irgendeiner Cloud abgelegt hat. Es gibt so viele Fotos, die man aufhebt, da könnten vielleicht auch noch ein paar Fotos vom Fahrzeugschein dabei sein. Und dann kommt, glaube ich, etwas, was wir heute, glaube ich, nicht für jeden bestimmen können, nämlich die Frage, wie viel Sicherheitsgefühl man überhaupt braucht. Ich glaube, das ist auch sehr individuell zwischen uns auch, also ich glaube auch verschieden zwischen uns. Das ist auch völlig in Ordnung so und das kann natürlich jeder auch irgendwie anders sehen. Aber eins ist, glaube ich, klar, Frank, und ich denke, dass so ein Einbruch erzeugt erstmal ein ungutes Gefühl. Genau. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, also vielleicht dann doch lieber nicht der Statistik glauben, ja. Jetzt habe ich ja gesagt, so ein Wohnmobil kann man nicht sicher machen und du hast es auch schon angedeutet, also wer Fenster aufkriegen will, kriegt Fenster auf, also da machst du nichts, also zumindest beim Wohnmobil für unter 500.000 Euro, es mag Expeditionsmobile geben, die da aus der Norm fallen. Was ich noch wissen wollte, den Stellplatz, den ihr da gefunden habt, war das so ein Park-for-Night-Platz oder hattet ihr den einfach so gefunden? Okay. Ach, warte. Verständlich. Ja, nee, hätte ich auch nicht. Ja. Ich glaube, ich wäre ganz weit weggefahren. Ja. Weshalb habe ich gefragt? Naja, Plätze, wo die in Parkform Light sind, sind eben üblicherweise regelmäßig von Wohnmobilen aufgesucht. Und naja, dann stehen da regelmäßig Wohnmobile und ich glaube, das ist schon attraktiv. Also wenn regelmäßig da ein Wohnmobil steht, lohnt sich es auch regelmäßig da vorbeizugehen und so ein Wohnmobil auszuräumen. Das macht, glaube ich, bei einem einsamen Waldparkplatz im Harz nicht so viel Sinn, da immer mal vorbeizufahren und zu gucken und dann nach 5 Jahren da mal ein Wohnmobil vorzufinden. Ja. Ich möchte ganz gerne auf einen Punkt kommen, der in deinem Video noch nicht drin ist, den ich auch so noch nie in einem Podcast für Camping gehört habe, den ich persönlich total spannend finde. Und ich habe ein Interview geführt mit Jan und Jan ist im Chaos Computer Club aktiv und auch in der, ich sag mal, Lockpicking-Szene. Also das sind die Leute, die Schlösser aufmachen, ohne dass sie kaputt gehen, mit so einem Werkzeug. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Wer Justus Jonas und Co. kennt, also die 3 Fragezeichen, kennt das auch. Der okay. kann das nämlich auch. Wobei ich okay. gar nicht weiß, wer von den 3. Genau. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, alles gut. Der hat das Thema Campingschlösser auf einem speziellen Veranstaltung vorgestellt, die heißt Easter Hack. Ich verlinke das unten, das ist ein YouTube-Video, super spannend. Also wer das genauer wissen will, als es jetzt gleich im Interview rüberkommt, der kann dem Link einfach folgen und dann das in voller Ausführlichkeit und mit Folien und allem. Ich würde einfach mal das Interview losstarten. Los geht's. Jan, wie viele Schlosshersteller für Wohnmobilaufbauten gibt es denn am Markt? Ja, es gibt 2 Gruppen. Das ist einmal die Firma Fabo und es gibt die Firma STS Zadi. Das sind die 2 Gruppen. Davon gibt es dann immer so 2, 3 unterschiedliche Systeme, je nach Alter des Wohnmobils. Früher waren sie noch einfacher. Das ist so die Gruppen. Also alle Wohnmobilhersteller kaufen eigentlich von diesen. Und wie viele Schlosstypen bieten die dann so an? Also muss man sich das jetzt eine große Vielfalt vorstellen oder sind es dann eher so eine Handvoll? Ja, der meiste Unterschied ist es entweder so ein klassischer Zackenschlüssel, so wie man das vom Briefkasten her kennt, oder ist das halt so ein Bahnschlüssel, wie es beim Auto ist. Das ist eigentlich so der einzige Unterschied. Sicherheitstechnisch sind die Schlösser komplett identisch und das ist einfach nur der eine Hersteller favoriert das und das Zackending ist dann wahrscheinlich nochmal ein paar Cent billiger in der Herstellung. So ein Zackending habe ich auch und bei mir ist das Schloss genau in der Mitte und da hast du mir gerade schon erklärt, das ist das nicht so gute Zeichen, weil dann ist das genau. Schloss von... Genau, das ist, wenn das Schloss, der Schlüsselloch in der Mitte ist, dann ist das aus der Gruppe der Firma Fabo. Firma Fabo hatte ich ja in einem Vortrag mal auf dem Easter Hack vor ein paar Jahren gezeigt, bietet das halt an und war auch in der Richtung sehr arrogant und es gibt dann halt... herstellerspezifische oder teilweise sogar herstellerübergreifende Generalschlüssel. Und was bedeutet das jetzt, dass es einen Generalschlüssel gibt? Naja, also ich kann jetzt zum Beispiel die Firma Hümer zum Beispiel, kann ich mit einem Schlüssel sämtliche Fahrzeuge der Firma Hümer öffnen, weil sie nutzen alle das von der Firma Fabo, das sogenannte HST, High Security Caravan. Das ist so ein Bahnschlüssel, dann gibt es einen Schlüssel für die Firma Hümer oder von LMC oder Hobby. Das sind jetzt mal, oder Carthago, das sind halt zum Beispiel 4 Schlüssel und mit dem herstellerspezifischen Generalschlüssel kann ich alle Fahrzeuge des Herstellers öffnen. Und so einen Generalschlüssel, da stelle ich mir jetzt vor, okay, also wenn es den dann schon gibt, dann ist der bestimmt super, super kompliziert herzustellen, damit das besonders sicher ist. Nein, also das ist eben nicht der Fall. Also wenn man zum Beispiel, es reicht tatsächlich, wer sich mit Schlössern auskennt, einen Einzelschlüssel und Einzylinder eines Fahrzeugs anzugucken, und dann weiß man genau, was man eigentlich machen muss, um die 2. Schließebene, die in diesem Schloss vorhanden ist, zu adressieren. Zum Beispiel für das System FS2, das ist also der Zackenschlüssel von der Firma Fabo, da gibt es schon einen fertigen Rolling, da muss ich nur die passenden Einschnitte reinfeilen und dann den Schlüssel. Und das würdest du sagen, jetzt wenn Leute kriminelle Energie haben, die gerne Wohnmobile aufbrechen wollen, wo auch immer, auf in Europa, dass das für die ein Klacks ist? Ja, sag mal so, es gibt ja Spezialisten, also genauso wie es zum Beispiel für die Fahrzeugschlösser wie von Fiat Ducato ähnliches entsprechende Tools gibt, das zu öffnen, ist es halt schon interessant, weil jeder, der sich mit Schlössern auskennt, also jeder, sag ich mal, gut ausgebildete Schlüsseldienstmitarbeiter, der so Schlösser auch mal zerlegt oder gleichschließend baut, der sieht, dass da eine 2. Ebene drin ist. Wo entsprechende Energie vorhanden ist, wird sich auch jemand finden, der das baut. Hm. Also es ist kein technisches Problem, diesen Schlüssel zu bauen oder dass man da Geheimdienstmethoden anwenden muss, um an dieses großartiges Geheimnis zu kommen, sondern man kann es einfach mal aufmachen, sieht es dann und da sie überall gleich sind, die Generalschlüssel, ist es eigentlich relativ schnell zu erledigen. Ja, genau, das ist jetzt keine Raketentechnologie. Es ist ja lustig, dieses Konzept, das ist ja, man nennt das ja sogenannten Plättchen oder Waferlock, was da in Fahrzeugen verbaut ist. Das gibt es zum Beispiel auch bei Büroschränken. Ne? Also das ist auch mal so ein Aha-Effekt, wenn man dann von einem bestimmten Hersteller den Generalschlüssel für die Büroschränke hat und in der Firma alles aufschließen kann. Das Konzept ist länger bekannt und es ist ja auch nicht so, dass man es machen muss. Diese Schlüssel werden ja an Fachhändler ausgegeben. Also das heißt, wenn ich ein Hümer-Händler bin, dann kann ich von der Firma Hümer diesen Generalschlüssel auch offiziell erhalten. Und wenn so ein Schlüssel einfach mal abhanden kommt von so einem Händler, ist das halt ein Problem. Hm. Das heißt, wenn ich diesen Generalschlüssel habe, dann kann ich das Wohnmobil, und du hast ja gerade schon gesagt, also im Prinzip dann jedes Wohnmobil dieser Marke, kann ich dann öffnen und ich kann das auch so tun, dass es keine Einbruchsspuren gibt, oder? Ja, ganz genau. Also ich bin ja auch in Lockpicking-Kreisen unterwegs und haben ja auch durchaus Kontakt mit den Behörden. Es ist so, wenn ich ein Schloss zum Beispiel lockpicke, also mit Werkzeug dekodiere und öffne, hinterlässt es gerade Spuren. Das lässt sich forensisch nachweisen. Ein Schlüssel hinterlässt nur normale Gebrauchsspuren. Das ist forensisch nicht nachzuweisen. Ich schließe das Fahrzeug wieder ab und dann kann ich versuchen, irgendwie der Versicherung erklären, dass da Sachen verschwunden sind. Wenn es da keinen entsprechenden Polizeibericht gibt, wo drin steht, passiert, schwierig. Ja, auf jeden Fall. Welche Gegenmaßnahmen empfiehlst du denn, dass wenn man jetzt so ein Fahrzeug hat mit so einem einfachen Schloss, so wie ich jetzt beispielsweise, was könnte ich denn jetzt tun, um mein Fahrzeug sicherer zu machen? Es gibt relativ einfache Methoden. Also es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt einen teilintegrierten oder einen Kastenwagen hat, kann man zum Beispiel die vorderen Türen, wo die Fahrzeugschlösser sind, ja auch entsprechend anfällig, da einfach zum Beispiel einen Spanngurt drum machen und hinten empfehle ich halt Zusatzschlösser. Zum Beispiel war die Firma EuroSafe ja auch anfällig darauf und muss man wirklich sagen, hat der Oswald Kubisch hervorragend reagiert. Er hat Umrisskits angeboten und er hat seine komplette Produktion umgestellt. Dort keine Generalschlüssel mehr. Er hat das alles umgestellt. Also wenn der Schlüssel nicht mit einem X, sondern mit einem U in der Schlüsselnummer anfängt, dann ist da auch kein Generalschlüssel mehr drin. Ja, perfekt. Okay. Vielen lieben Dank für diese interessante Sache. Wir verlinken den Vortrag, den du gehalten hast auf der Easter Hack. Das verlinken wir nochmal, wer das sich nochmal ausführlicher angucken mag. Und wir verlinken auch mal dein aktuelles Projekt, nämlich das Womolin-Projekt. Da geht es um Smart Womo. Das verlinken wir auch unten unter der Episode. Ja, gern geschehen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, Jungs. Absolut. Genau. Fluchttendenzen. Genau. Ich bin aus allen Wolken gefallen, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe. Es gibt da noch ein paar weitere Gags in der langen Version. Ja. Die könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mögt. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, weil das ist doch schon, das ist sehr nerdig. Das ist auch von der Qualität jetzt so okay. Aber die Inhalte spiegeln halt schon wieder, was da für ein Scheiß läuft, ne? Es geht darum, dass der Händler mit einem Schlüssel all die Wohnmobile aufmachen kann und nicht den richtigen Schlüssel zum Wohnmobil finden muss. Deshalb gibt es wohl diese Generalschlüssel für einen Hersteller. Das ist wohl der Sinn quasi, weshalb ein Händler diese Generalschlüssel hat, statt dann den richtigen Wohnmobilschlüssel zu finden. Fakt ist aber, und das fand ich total wichtig, dass wenn die Szene das benutzen würde, sie eben ohne Einbruchsspuren ins Wohnmobil rein und dann auch wieder rauskommt. Und das ist natürlich das Blödeste, was einem passieren kann. Also wenn es jetzt bei Frank passiert wäre und die hätten was mitgenommen, natürlich blöd zu erklären, wenn kein Fenster aufgebrochen ist und keine Tür und keine Klappe und so und kein Scheibe eingeschlagen, dass da plötzlich Sachen fehlen. Ne? Betrifft das aber nur Aufbauschlüssel, oder? Das sind aber keine Fahrzeugschlüssel, ne? Genau, in dem Fall betrifft das Aufbauschlüssel. Ich kann aber sagen, dass es was Ähnliches für Fahrzeugschlüssel gibt als Problem. Gut, da habe ich immerhin noch die Wegfahrsperre. Ja, auch die kann man umgehen, wissen wir alle. Aber ja, okay. Ja, er hat ja gesagt, es gibt Zusatzschlösser und das ist etwas, was hilft. Und ich weiß zumindest, dass der Jan ein Zusatzschloss montiert hat. Und zwar auch wirklich von Heo Solutions, dieses Heos-Schloss. Mhm. Du hast sogar drei montiert, okay. Mhm. Und ja, deshalb war Jan auch gerade schon mit Fluchttendenzen behaftet, weil er gucken wollte, ob ein U oder ein X auf seinem Zusatzschlüssel ist, glaube ich. Ja, ja, ja. Hier beim Studio habe ich keine Schlüssel. Die liegen woanders. Und ich wollte jetzt gerade mal eben ganz schnell gucken, habe ich ein X für ein U vorgemacht bekommen oder was ist dabei hier aus los? Also ich werde das gleich mal checken und ich hoffe, dass es da die richtige Nummer hat. Und dann, ja, ja, im Zweifelsfall werde ich mich mal an Heos wenden. Ja. Aber es ist schön, dass die reagiert haben. Also das ist ja schon mal viel wert. Genau, ich hatte da auch nochmal nachgefragt, ohne mich erkennen zu geben. Also ich habe jetzt nicht geschrieben hier, ich vom Abgefahren-Podcast, sondern ich habe einfach nachgefragt, ob sie noch so einen Masterkey haben. Und sie haben mir geantwortet, dass das eben nicht mehr ist, so wie es auch da ist. Also das ist auch weiterhin so. Genau. Ich werde das gleich mal checken, was ich für einen Schlüssel habe. Und ich, wie gesagt, ich habe 3 von den Schlüsseln, klar, 2 normal an dem Ducato, an den Ducato-Türen und eine an der Aufbautür, die ich auch selbst verbaut habe, die man da reindrehen kann. Ganz ehrlich, mit viel Gewalt geht auch das, reißt auch das raus. Ne? Ich meine, natürlich, sind unsere, natürlich. Aber dann hast du Einbruchsspuren. Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Und bei mir braucht er ja schon mal 2 Masterschlüssel, wenn dem so wäre, nämlich einen für den Heos, wenn er ohne Spuren rein will, und einer für den normalen Aufbau. Ganz den genau. Zackenschlüssel. Ja, bei mir steht SC, gar kein X, kein U. Ich lasse mir kein X für ein U vormachen, sondern nur SC, keine Ahnung. Aber ja. Naja. Aber ist eine Frage wert, ne? Können wir ja mal klären. Unbedingt. Mhm. Und dann gab es ja das Thema, wie kann man die Türen noch sichern? Und der Jan hatte gesagt im Interview, dass er empfiehlt, die Fahrzeugtüren mit Spanngurten zu sichern. Das sieht man auch öfter in Videos, dass Leute, ich habe jetzt sogar noch in der Promobil das als Tipp, als Lesertipp gesehen, da hat das jemand so gemacht, dass er das auch noch durchs Lenkrad so geführt hat, dass wenn man die Tür aufmacht, dass dann die Hupe hupt, weil das der Spanngurt dann auf die Hupe drückt. Beim Ducato geht es, ne? Ja. Das bei Mercedes nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Okay. Ja, ja, beim Ducato kannst du immer aufhauen, da geht immer die Hupe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Scheibe einschlagen, also wenn du da rein willst, dann schneidest du den durch und dann geht auch die Hupe nicht, bevor du die Tür aufmachst. Also ist dann auch egal. Ne? Genau, ich habe auch schon gesehen, dass Leute die Tür eben einfach aufgerissen haben, dann reißt die Innenverkleidung raus. Also das ist halt auch nicht dafür gemacht, dass man da Türen zusammenhält, sag ich mal. Mhm. Und der Thomas hat auf jeden Fall eine andere Lösung verbaut und der Frank auch. Richtig, Thomas? Richtig. Das hat sogar den Vorteil, das kannst du mitnehmen, wenn du Mobile mietest und du hast ein Ducato als Mietmobil, dann kannst du das für die aktuelle Baureihe auch kaufen und kannst das rückstandslos wieder entfernen. Weil du brauchst wirklich nur diese Schraube von der Getränkehalterung oder von dem Innenfach entfernen, die Lasche dazwischen schieben, wieder festschrauben und schon hast du die erste Lasche, wo man die Karabiner einhängt, fertig und dann wird der Karabiner mittels so einer Maulblech dann eben an den Gurtaufnahmepunkt eingehängt. Und tatsächlich, wenn ich irgendwo stehe, für mich ist es primär zur Beruhigung, dass nicht in der Nacht irgendjemand das Auto doch irgendwie öffnet und dann vorne aufreißt und im Fahrzeug steht, sondern da kommt dann keiner rein. Der Nachteil ist, es ist von außen nicht sichtbar, es schreckt nicht ab, man sieht es nicht direkt, aber ist mir auch erstmal egal. Hauptsache, die kommen nicht rein und man darf das auch nicht während der Fahrt machen, das wäre dann schlecht, wenn man einen Unfall hat, das sollte man auf jeden Fall rausmachen, genau. Ja. Ja, ist bei den Heos aber genauso. Ich vergesse das regelmäßig auf den kleinen Touren, wenn ich von zu Hause mal eben wegbringe zum Abstellen oder so. Dann will ich abschließen und stelle fest, okay, bist mal wieder gefahren mit verschlossener Dinge. Und das ist bei den Heos ja ähnlich. Man sollte es nicht machen, genau. Das passiert ja, vielleicht noch zum Erwähnen, es gibt auch für die Schiebetüren bei Kastenwagen, gibt es auch von diesem Hersteller, ich weiß nicht, wenn ihr den verlinken wollt, ist es für, man kann ja ruhig das verlinken, genau, ja. Macht ja, okay. Gut. Also es gibt für die Seitentür bei den Kastenwagen gibt es auch eine Sicherung und selbst für die Hecktüren gibt es auch auf der Seite auch noch Sicherung. Denk mal drüber nach, warum das so ist. Gibt es auch Videos zu, ja. Noch was zur Sicherung, auch auf Campingplätzen empfiehlt sich das, denn ich habe schon in Facebook-Gruppen gelesen von Campingtreffen, wo alle Mobile in einem großen Kreis standen. Ich erinnere an unser Treffen in Enkirch, wo wir das ähnlich hatten. Alle sitzen in der Mitte, ratschen und auf der Rückseite, auf der abgewandten Seite, so wie auch bei unserem Einbruch, wird nämlich dann eingestiegen. Und so kann man sein Auto im Prinzip auch auflassen, sichert beispielsweise beide Türen vorne beim Teilintegrierten oder auch nur die abgewandte Seite und stellt somit sicher, dass durch die abgewandte Seite nicht einer doch leise die Tür aufmacht und irgendwas rausmopst. Das ist also auch noch der letzte nette Effekt dieser Ketten. Mhm. Danke für dieses Problem. Das hatten wir nämlich genau auch einmal, wobei wir ja keinen Kastenwagen fahren, sondern ich hatte auch vorne beide Türen zu und wir standen in der Sonne, sonnenangewandte Sonnenseite auf der Tür und die Sunlight-Schlösser sind bekannt dafür, dass sie nicht die höchsten Qualitätsanforderungen, was diese ganze Mechanik da drin angeht, hat. Ja, und es war so warm, dass sich da so ein bisschen was längentechnisch verzogen hat, sodass ich die Tür von außen nicht mehr aufkriegte. Und dann war das echt ein Problem, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gelöst haben. Ich weiß noch, dass wir mit einem Volleyballkollegen in Münster standen und das Ganze sozusagen, ja, die Tür war zu und wir kriegten sie nicht mehr auf. Und ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil klar, vorne war zu, hinten kamen wir nicht mehr rein. Irgendwie haben wir es dann aber gelöst bekommen. Genau. Wenn man das Heki offen hat und den Schlüssel in der Garage versteckt hat, da gibt's eine Episode zu, dann kommt man durchs Heki obenrum rein. Also das wäre noch ein bisschen, aber gut. An jedem Straßenrand liegt ein Stein, mit dem man die Scheibe einschmeißen kann. Oder ich habe gehört, Plastikfenster aufhebeln. Vorsicht, hören, was du sagst. Genau, es geht schnell und hinterlässt keine Schäden. Es gibt ja noch eine Sache, die auch sehr verbreitet ist und ich weiß, dass Frank und Jan das auch verbaut haben, nämlich der Prickstop. Ich will kurz das Problem erläutern. Es geht um die Fahrertüren beim Fiat Ducato, Citroën, Peugeot und so weiter. Also diese, ich glaube, da sind alle betroffen von. Es geht darum, dass man ja normalerweise das Fahrzeug entweder mit dem Funkschlüssel aufmachen kann oder man kann es eben mit dem Schlüssel aufmachen, wie der Thomas das auch gerade geschildert hat. Dann gehen auch beim Kastenwagen eben alle Türen auf. Wenn alles da ist und du das aufschließt, dann gehen alle Türen auf. Also wenn du keinen Ausfall von irgendwas hast, sondern einfach mit dem Schlüssel schließt, gehen ja alle Türen auf. Und es gibt aber noch einen dritten Weg. Und der dritte Weg ist, mit dem Schraubenzieher unterhalb von dem Türgriff der Fahrertür einfach unten drunter einmal reinstoßen. Und da ist irgendwie die Mechanik. Ich habe es mich nicht so genau angeguckt. Die Mechanik und da, wer weiß, wie es geht, der bewegt da den Schraubenzieher so, dass dann eben ausgelöst wird, dass die Türen aufgehen. Ich glaube, so ist es richtig dargestellt, oder? Jan nickt? Ja. Ziemlich egal. Ja, genau. Ja. Und da gibt es einen Schutz gegen, und das ist genau dieser von mir genannte Prick Stop. Ja, Frank, du hast das eingebaut bei dir. Ja, das ist eine relativ dicke Metallplatte, die man von innen dagegen setzt, anschraubt, glaube ich sogar, und dann kommt man da mit dem Schraubenzieher nicht mehr durch, denn das Blech der Ducato-Türen ist relativ dünn. Das bedingt allerdings, dass man den ganzen Kram innen abbauen muss. Und das ist bei Italienern nicht ganz trivial. Dazu empfehle ich meinen Kanal. Ich habe dazu ein Video erstellt. Ich wollte dir gerade eine Brücke bauen, aber gut, dann nimm's selber. Komm, da komme ich doch selber drauf. Aber ich schmücke mich zum Teil mit fremden Federn. Der Kai von Travel Camping Living, der war damals mein Mentor mit einem Video, genau. Habe ich mir das angeschaut. Von dem habe ich ganz viel abgeguckt. Dann habe ich das selber einfach mal mitlaufen lassen. Das ist eines meiner ersten Videos. Und da kann man dann wirklich sehen, wie das auseinandergebaut wird. Und ich habe mir vor einem Jahr habe ich das nochmal auseinandergebaut und da musste ich wieder in das Video reingucken, wie das nochmal ging. Also das ist ganz hilfreich. Das muss man ein bisschen fummeln, aber es lohnt sich am Ende. Und ich sag mal, wenn man sich 3-4 Stunden Zeit nimmt, dann hat man auch genügend Puffer, um nicht in Stress zu geraten. Dann kriegt das jeder selber hin. Ja, man könnte das ja glatt kombinieren mit deinem anderen Video, was ich aber auch beim Kai vorher gesehen habe, um direkt die Isolation da rein, das Amaflex da reinzuhauen oder andere Dinge, das Alubutyl. Wenn man das dann in Kombination macht, hat man nur einmal die Arbeit und nicht zweimal, wie manche Doofmänner, wie ich das dann sind, machen. Doch, du kannst die Lautsprecher noch tauschen, genau. Genau. Wenn du den dann benutzt, bei uns fristet der leider ein Nischendasein, dass er nur da ist. Genau. Ja. Ja. Wobei für den Lautsprecher musst du ja nicht alles abbauen. Aber ich habe noch mal eine Frage. Wenn Frank, zumindest an Frank, wenn du diese Kette hast, wieso hast du jetzt noch den Prickstop montiert? Oder war das einfach nur zeitlich? Ist das auch nicht erst Prickstop? Die Kette hatte ich zuerst. Die Kette hatte ich schon, als ich gemietet hatte. Mhm. Und später habe ich den Prickstop eingebaut. Und ich mache einfach immer noch beides. Denn um in das Fahrzeug reinzukommen, ist der Aufbruchversuch mit dem Schraubenzieher, Voraussetzung. Und aber dann kommt doch die Kette. Also dann käme die Kette, ja. Aber auch hier ist von außen sichtbar Prickstop, steht ein Aufkleber drunter, es ist wieder ein Piktogramm. Und der geneigte Dieb, der sich damit auskennt mit den PSA-Fahrzeugen, kommt hoffentlich drauf und sagt, also entweder ist das nur der Aufkleber oder es ist tatsächlich dahinter. Aber da vorne steht ein Auto, da ist es nicht, da gehe ich lieber dahin, da habe ich es wahrscheinlich leichter. Es ist ein doppelter Schutz. Ein vernünftiger Diebstahlschutz ist nicht singulär, sondern besteht aus einer Kette eben, aus verschiedenen Sachen. Genau wie Flugunfälle meistens nicht einer Ursache zuzuordnen sind, sondern immer eine Kette von vielen Ereignissen sind. Und hier ist es genauso. Dito. Wir müssen noch dein Kennzeichen durchsagen dann jetzt. Genau. Wir schneiden das raus. Ja, ja. Sofern du die vorgehängt hast. Denn du jetzt eben schnell einkaufen gehst und sagst, naja, jetzt hier, ich bin hier in München, ne, da wo der Frank wohnt, da passiert nichts. Gerade einkaufen, so, und dann kommst du zurück und dann haben sie es geschafft. Also das deswegen von der Kette, ne? Und Jan, du hast vorhin, Entschuldigung, Axel, du hast vorhin gesagt, Funkschlüssel, auch da gibt's noch für die älteren Ducatos, glaube vor 21 oder sowas war das. Da war das Funksymbol oder die Funkübermittlung nicht verschlüsselt zwischen Schlüssel und Empfänger. Auch da bietet der Markt hinreichend Abhilfe, die ich dann bei mir auch noch verbaut habe, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Genau, ja. Mhm. Okay. Echt? Sag mal. Jetzt müssen wir hier schreien oder weil aufzeigen sieht man ja nicht. Genau, wer aufgezeigt hat. Genau. Hier. Oh, danke. Dann kann ich zwei Möglichkeiten aufzeigen. Ich habe, als wir noch gemietet haben, habe ich mir beim großen A, eine Packtasche zugelegt, die von außen mit einem Stahlnetz gesichert ist, die man also nicht einfach aufschneiden kann. Und die hat oben, da wo man die Sachen reinfüllt, nochmal mit vielen Ringlöchern versehen, ein Stahlkabel, ein relativ festes Stahlkabel, womit man diese Tasche verschließen kann. Da passen also Laptops rein, selbst eine Kamera passt da rein. Je nach Größe, es gibt unterschiedliche Größen. So, und dieses Stahlkabel kann man dann irgendwo zum Beispiel an einem Sitzgestell sichern. Mit einem ordentlichen Schloss. Das ist, wenn man Zeit hat, kriegt man auch das auf. Aber das ist halt für den schnellen Dieb, der 30 Sekunden hat und das Auto schnell durchwühlt, taugt es nichts, weil er es nicht mitnehmen kann. Das nächste, was ich mir dann zum eigenen Fahrzeug, das wir 2020 gekauft haben, zugelegt hatte, war ein relativ kleiner Tresor, ein Türtresor für die Beifahrertür. Da passten so rein das Portemonnaie meiner Frau. Das ist ziemlich groß, das ist so wie so ein üblicher Ziegelstein ist es. Es ist auch fast so schwer. Wenn genug das Geld passt, drin ist, ist es gut, ne? Das war leider nicht. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Da passte also dieses große Portemonnaie rein, mein Portemonnaie, vielleicht noch ein Handy, zwei Handys, ein paar Schlüssel, ich würde mal sagen, so eine mittelgroße Tupperdose. Das habe ich damals vom Bürstner im Rahmen einer Aktion, gab es einen Gutschein, den habe ich mir von diesem Gutschein habe ich mir diesen Tresor zugelegt. Auf dem Caravansalon, ich glaube, das war 22, habe ich dann einen Hersteller oder diesen Hersteller dieser Türtresore getroffen. Und der hat auch ein ganz großes Modell da gehabt. Dann habe ich ihn angefragt wegen einer Kooperation. Er hat diesen kleineren Tresor, der aus seiner Produktion stammt, zurückgenommen, hat mir den großen geschickt. Ich habe darüber auch ein Video gemacht und bin seitdem total begeistert. Also da passen bei mir, ich habe noch das Vorgängermodell Ducato 7, bei mir passen da jetzt rein zwei Laptops. Ich habe ein 13 und 14 Zoll MacBook. Also meine Frau hat eins. Wir haben zwei Laptops. Da passt rein eine Drohne. Da passt noch rein ein Objektiv. Da passt rein, also ganz viel. Der Stauraum hat sich ungefähr vervierfacht. Und das Ding ist ziemlich massiv und bekäme man letztendlich auch ab. Aber es braucht halt Zeit. Und auch der Deckel ist relativ massiv verschlossen, so dass ich da drin meine Sachen erstmal recht sicher wähne für den Durchgangsdieb, sag ich mal, für den Vorbeilaufenden. Und das Video dazu hat mich auch inspiriert und ich hatte ja dein Einbruchsvideo gesehen, also wusste auch, dass du da solche Sachen vorgestellt hast, ich hatte die schon gesehen, die Videos, und dann habe ich gedacht, ja, da hat der Frank auch irgendwie recht. Also klar, ich krieg das vielleicht von der Versicherung ersetzt, mal angenommen, man kriegt also wertmäßig alles ersetzt, aber es macht natürlich eine Menge Ärger im Urlaub, wenn die Sachen, die einem was wert sind, und man nimmt ja jetzt nicht unbedingt, wie du gerade gesagt hast, eine Kamera oder einen Laptop mit an den Strand, das macht irgendwie Sinn, das besser zu schützen als bisher. Und das war auch schon immer so, dass ich mir so gedacht habe, legen wir es zumindest mal so hin, dass es keiner sieht von außen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt der beste Schutz, es nur einfach so ein bisschen wegzulegen. Und ich habe mir genau diesen Tresor, den du da auch benutzt hast, übrigens fahrzeugtresore.de, wir verlinken das, den habe ich mir auch bestellt und musste dann feststellen, dass mein Notebook da nicht reingeht. Ich wollte das einfach nur nochmal klarstellen. Es kommt ein bisschen auf das Notebook an. Der Tresor ist sehr verkantet, also er muss eine bestimmte Form haben, so dass es an mehreren Stellen so ein bisschen konisch zuläuft, also enger wird, sowohl unten als auch an der Seite und so weiter, sonst würde er nicht in die Tür passen. Und ein 15 Zoll ThinkPad passt da nicht rein. Ich habe es wirklich in allen Varianten versucht und musste den leider wieder zurückschicken, habe mir von demselben Hersteller das 17 Zoll Laptop-Modell für unter den Sitz gekauft. Und das ist wirklich, ich habe das, ich glaube, für die Montage, das ist viel einfacher als das, was du montiert hast. Ich glaube, ich war nach einer Viertelstunde fertig. Und da gibt es dann nochmal so eine Spezialschraube, weil der Sitz ist ja mit einer normalen 19er Schraube fest, also braucht man eine 19er Nuss für festgemacht. Und theoretisch könnte der Dieb ja eine 19er Nuss dabei haben, schon sehr unwahrscheinlich, aber könnte er ja haben. Da gibt es nochmal so eine Spezialschraube, die man dann nochmal extra kaufen kann und dann kann auch das nicht mehr einfach so, klar, mit einer Flex noch, aber dann sind wir schon außerhalb von normalen Dieben und außerhalb von normalen klassischen Diebstahlsachen. Ne? Also das habe ich gekauft und eingebaut, genauso wie ich die Türketten übrigens nachträglich gekauft habe. Auch, muss ich auch wirklich sagen, habt ihr super beschrieben, super easy, also es dauert 3 Minuten, dann ist man damit fertig. Und Prickstop habe ich nicht, war mir zu aufwendig, habe ich mir angeguckt, 3 Stunden, oh, aber dann safe, genau. Aber Jan, du hattest noch eine andere Lösung. Du hast die gerade erwähnte Tasche, ne, glaube ich. Ja, ja, also die Tasche habe ich auch und die funktioniert auch gut. Die funktioniert tatsächlich bis zu einer gewissen Größe. Wir haben die größte damals genommen und wir kriegen da unsere Laptops rein. Allerdings, die Entwicklung geht ja auch weiter und ich weiß, dass ich einen anderen Laptop da nicht reinkriege, der jetzt hier bei uns im Haus steht. Naja, das Ding ist halt auch, du kannst es halt sichern, du kannst es halt irgendwo festmachen und es hilft halt nur gegen den Gelegenheitsdieb. Und wenn der eine Kneifzange oder hier, wie heißen sie, einen Bolzenschneider dabei hat, dann kommt er da auch dran. Und dann kappt er das Kabel durch. Also das geht schon. Ja, aber ansonsten, es ist ein, ja, wie sagte Frank das so eben, in der Kette ein weiteres Glied, um da Zeit von der Uhr zu nehmen. Ne? Einen ganz kurzen Hinweis habe ich noch. Ich habe auch mit dem Interview Jan, habe ich auch über diese Tresore gesprochen und er hat gesagt, er hat sich die auch auf dem Caravan-Salon angeschaut und das Schloss inspiziert. Das ist also kein Schloss, was innerhalb von 2 Minuten auf ist. Wovor er aber warnt, ist ein Standard-Tresor, insbesondere diese Zahlentresore, die man auch in Hotels findet. Das sind Dinge, erstens haben die sehr wahrscheinlich auch einen Generalschlüssel, eine Generalnummer, die man auch googeln kann. Ob man sie ändern kann, weiß ich nicht. Aber dann gibt es meistens so ein Bypass-Schloss. Also wenn man den Zahlencode vergessen hat, gibt es nochmal so ein Schlösslein. Das sind wohl ganz billige Schlösser. Und es ist insgesamt ist das billigster Kram. Er sagt, da haut man 2-mal mit dem Hammer vor, dann sind die auf. Also ich wollte es einfach nur mitgeben, wenn jemand denkt, naja, was soll ich mir jetzt so ein Spezialding kaufen für 300 Euro? Ich kaufe mir doch für 150 Euro so ein Zahlentresor. Kann funktionieren, muss aber nicht. Wollte ich einfach nochmal mitgeben, ja. Ich hätte noch was, kleiner Lifehack für die, die jetzt sagen, ich miete, was mache ich denn jetzt? Also entweder so eine Tasche zum Beispiel. Alternativ, wenn das Fahrzeug ein Hubbett hat, wenn ihr mit Familien unterwegs seid, ihr könnt auch einen Laptop oder eine Kamera oder irgendwelche Wertgegenstände auf das Bett legen. Meistens ist da ja noch Bettzeug drauf und fahrt das an die Decke hoch und nehmt den Schlüssel ab. Und dann lässt sich das Hubbett nicht mehr fahren. Das ist natürlich, wenn das ganze Auto geklaut wird, genauso doof wie mit dem Tresor. Aber wenn jemand einbricht und sagt, ich gehe mal schnell gucken im Auto, was ist denn da, ein Hubbett, oh, da fehlt der Schlüssel, das kann ich jetzt nicht runterfahren, ja, dann suche ich halt woanders und gehe wieder. Das haben wir auch schon gemacht zu Zeiten, wo wir noch keinen Tresor dabei hatten, beziehungsweise wo der Tresor noch zu klein war. Das wäre vielleicht ein kleiner Tipp für die Zuhörer. Besser als nix, ne? So. Ja. Ja. Wie mache ich das bei dem mechanischen Hubbett, Frank? Ich brauche jetzt eine Lösung von dir. Ah, Entschuldigung, ich habe natürlich jetzt wirklich vorausgesetzt, schwierig. Nein, alles gut. Ja, aber ist doch gut. Für die, die elektrisch fahren, passt doch. Ja. Genau. Ja. Du hast ja gesagt, das interessiert dich, das Thema, weil du irgendwie drüber nachdenkst. Es gibt verschiedene Tresore. Also es gibt nicht nur diese Sache an der Fahrertür oder Beifahrertür, an der Beifahrertür oder die Untersitzsache. Es gibt auch was für den Zwischenboden und verschiedenste Sachen. Also da kann man einfach nochmal gucken, was man da braucht. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß soll das sein, was da reinkommt. Ich habe jetzt in der aktuellen Promobil gelesen, es gibt auch was für die wie heißen diese Kindersicherungen, Kindersitzbefestigungen? Isofix, danke, genau. Es gibt was Neues von demselben Hersteller, dass es was für diesen Isofix gibt. Letztlich kann das ja ruhig im Weg rumstehen. Das ist ja nicht schlimm, man soll es ja nur nicht öffnen können, so ohne weiteres und mitnehmen. Genau, also da gibt es auch eine Lösung. Ja, hat es dich überzeugt oder? Genau, beim Einbruch hat meine Frau übrigens vorher ihren Ziegelstein gut versteckt, da wo man ihn nicht vermutet. Und der war dann auch Gott sei Dank noch da. Also das ist natürlich, wenn man schon nichts hat, dann packt das wenigstens dahin, wo nicht jeder sofort sucht. Denn es sind bei uns die üblichen Sachen durchsucht worden. Das Handschuhfach war auf, die Seitenfächer in den Türen waren offen. Also da, wo eigentlich jeder sucht. Ich hatte sogar mein Portemonnaie noch rumliegen. Das lag aber oben unter der Teehaube, ist so ein iClip nennt sich das. Da sind die Karten drin und Geld. Das fiel auch gar nicht auf. Ich habe das auch völlig vergessen, dass das da lag. Das ist auch nicht weggekommen. Ne? Aber ja, absolut. Ja. Nein, wir haben die besten Hörer der Welt. Ja. Ja. Vorgehängte. Ja. Darum geht es ja am Ende. Ne? Wir haben das noch gar nicht so rausgestellt. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, aber aus meiner Sicht geht es darum, mein Fahrzeug so unattraktiv wie möglich für den schnellen Dieb zu machen. Da stehen mehrere Autos vielleicht, der geht vorbei und sagt, na, hier ist nichts gesichert, da kenne ich meine Tricks, dann ist er in 10 Sekunden drin, wühlt einmal rum und ist nach 20 Sekunden weiter und hat dann vielleicht was gefunden. Wenn er bei mir ankommt, sieht er, oh, Fenstersicherung, oh, verdammt, da vorne, da könnte vielleicht auch eine Kette, oh, Prickstop, eine Alarmanlage auch noch, da gehe ich doch weiter. Da gehe ich doch weiter zum Axel und da sieht er, da sind die Fenster nicht gesichert und steige dann vielleicht da ein. Also es geht da darum, den Dieben Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich habe mich trotzdem gegen Fenstersicherung entschieden. Das ist ja immer eine individuelle Abwägung, wie viel man da machen will oder nicht. Absolut. Die habe ich auch nicht vor zu machen. Das ist ja finanziell auch schon ein gewisser Aufwand. Und ich habe einfach bei mir auch mal durchgezählt, es gibt eben nicht nur Fenster, sondern wir haben auch relativ große Heckklappen und durch die Heckgarage kommt man dann auch nochmal, wenn man möchte, ins Fahrzeug. Das weiß der vielleicht nicht, aber das ist halt so. Und insofern, irgendwo ist es halt auch mal gut. Aber ja, dann kommt er zu mir. Ich habe ja zumindest alles im Safe. Ja. Fenstersicherung, genau. Dann gibt es sogar noch auch was für die Hekis, ne? Frank, da bin ich aber auch sehr schlecht. Da hast du aber, glaube ich, auch schon überlegt, zumindest was zu machen. Oder schon eingebaut. Mhm. Und was ist das? Das ist eine Stange, die einfach im Weg steht. Nachdem ich mich über einige Absicherungen, Alarmanlagen und so weiter auch schlau gemacht habe, habe ich gesehen, wie schnell man so ein Heki aufreißt, wenn man aufs Dach kommt. Da war ich ganz entsetzt. Ich habe zwei Hekis, also eigentlich drei Hekis. Das eine ist ersetzt worden durch den Max-Fan, da kommt man also nicht so leicht rein. Das nächste, da ist ein Hubbett drunter, da kommt man auch nicht drunter. Und zum dritten Heki habe ich mich entschlossen, ich hole mir jetzt auch so eine Heki-Sicherung. Im Prinzip ist das eine Stange, die eingespannt wird mit ein bisschen Bohrarbeit. Ich mache darüber noch ein Video, ich habe das Rohmaterial auf der Platte liegen, das gibt demnächst noch ein Update, was ich nach dem Einbruch denn jetzt verändert habe. Also natürlich habe ich dieses Küchenfenster noch gesichert. Der Hersteller, der diese Sicherungsprofile herstellt, stellt auch die Hekesicherungen her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich ihn extra erwähnt habe, hat er trotzdem auch nochmal davon profitiert durch mein Video und hat mir diese Sicherungen zur Verfügung gestellt. Ich werde das auch im Video erwähnen. Die Hekesicherung und die letzte Fenstersicherung. Und das Heke wird jetzt einfach durch eine querstehende Stange gesichert, die man wahrscheinlich auch mit viel Gewalt rausbekommen könnte, aber es kostet weder Zeit oder man kriegt vielleicht einen Minderjährigen da rein, der unterernährt ist und den ins Fahrzeug lässt. Aber erstmal ist da auch wieder was im Weg und man kann das auch relativ schnell bauen, so dass man das Heki voll aufmachen kann. Im Moment geht es dann nur, wenn es eingespannt ist, auf die zweite Stufe. Ihr kennt ja diese dreistufigen Hekis, die Mini-Hekis. Momentan lässt sich das nur bis zur zweiten Stufe öffnen, was reicht. Und wenn ich im Sommer irgendwo auf dem Campingplatz stehe, dann gehe ich weniger davon aus, dass auf dem Campingplatz jemand durchs Heki kommt. Dann baue ich die Stange aus, es dauert eine Minute und dann ist gut. Ja. Wenn du die in einer Minute ausbauen kannst, kann das auch der Dieb? Dann müsste er irgendeinen Schlüssel dabei, beziehungsweise so eine Spannstange, also einen Inbusschlüssel dabei haben, einen langen, den man durchs Loch steckt und dann diese Stange. Also nicht ganz trivial. Die Spannung. Okay, ja, nicht ganz trivial. Genau. Ja, ich war eigentlich ganz froh, dass mein Heki nicht gesichert war, als wir den Schlüssel in der Garage hatten damals. So, dass ich den Tim übers Dach da hinschicken konnte. Und übers Dach kommst du ja bei uns relativ einfach, wenn du einen Fahrradträger hast, weil du ja da einfach hochkletterst. Ja. Da lobe ich mir doch so ein Mobil, was ich mir gekauft habe, was ja fertig da stand, neu, was ich nicht mehr umkonfigurieren konnte und ein extrem kleines Heki-Fenster hat. Also da kannst du auch nur so einen wie von Frank eben beschriebenen kleinen Menschen durchjagen, also vielleicht ein Kind. Das ist trotzdem maximal. Nicht unwahrscheinlich, Thomas. Ne? Ja. Also das ist auch bei normalen Einbrüchen, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, dass die ein sehr kleines, relativ kleines Loch in die Scheibe einwerfen und dann da einfach ein Kind durchschicken und das macht halt vorne die Tür sagen, auf. Ein Erwachsener kommt durch dieses Heki auch schwerlich, würde ich mal behaupten. Hm. Das sind 40x40, das wird eng. Ja, die habe ich auch, die 40x40. Ich komme da durch tatsächlich. Echt, ja? Ich habe es noch nie probiert. Ja. Du bist ja auch. Ich habe es ausprobiert, weil ich hinten auf dem Hubbett durchs Heki durch bin und die Solarplatten sauber gemacht habe. Ja. Genau. Ich passe da durch. Zum Reinigen bin ich da auch schon mit der Schulter durch. Richtig. Ja, ihr seid ja beide auch von der Kategorie unterernährter Minderjähriger. Vielen Dank. Klein und schlank, da sind wir beide. Sehr gut. Ich muss natürlich noch erwähnen, klar ist das Heki gesichert, aber vorne habe ich ein großes Sunroof in der T-Haube, ne? Also jemand, der ganz geschickt ist, der sagt. Das habe ich auch noch. Ja, das habe ich auch. Groß, auch dafür gibt es Sicherungen. Jetzt irgendwo muss aber mal Schluss sein. Ja. Das stimmt. Das ist auch nochmal eine Schwachstelle. Tja. Okay. Ein Punkt, den fand ich noch sehr cool. Du hast mal so ein Video gemacht, Frank, wo du irgendwie, ich weiß gar nicht, 10 Sachen oder so die Sicherung irgendwie kurz vorgestellt hast. Und von einem Euro, du hast dann natürlich einen Titel genommen, der auch bei YouTube funktioniert, irgendwie Sicherungen ab einem Euro oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Von kostenlos Fall. Bis von kostenlos, Hunderte, genau. Ja. Bis eine Million. Auf jeden Fall diese kostenlose Variante, vielleicht kannst du da nochmal eben kurz was zu sagen, was du da gemacht hast. Ich habe die Seriennummer, die Fahrzeugseriennummer beziehungsweise die Fahrgestellnummer, die habe ich einfach mit einem Papier abgedeckt mit einem alten Parkschein. Das musstest du nicht kaufen, das Papier. Das Papier habe ich gekauft, das war ein Parkschein. Also war es doch nicht kostenlos. Also, beim Ducato, ich weiß nicht, bei anderen Fahrzeugen ist das glaube ich auch, oder bei vielen modernen Fahrzeugen sieht man das, dass die Fahrgestellnummer von außen ersichtlich ist. Und gut vernetzte Kriminelle können anhand der Fahrgestellnummer auch sich Schlüssel besorgen und die müssen das gar nicht in Zeitdruck machen, wenn die sehen, auf dem Campingplatz gehen rum, was ist das hier für eine Fahrgestellnummer, fotografieren die ab, aktivieren ihr Netzwerk, dann kommt vielleicht 2 Tage später der Schlüssel und dann geht's rein ins Auto. Ich habe einfach von außen, von innen hinter der Scheibe ein Stück Papier davor geschoben und schon sieht man die Fahrgestellnummer nicht mehr. Ende aus, Mickey Maus. Das war die kostenlose Variante, genau. Abteilung Lifehack. Lifehack und schnell gemacht, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein No-Brainer. Ich wollte einfach nochmal ganz kurz was zum Thema Schlüssel beim Fiat Ducato sagen. Es gibt dafür spezielle Geräte. Das sieht so ein bisschen auch aus wie ein Schlüssel oder wie so eine Art Schraubenzieher oder sowas. Das hat hinten so einen Griff und da kann man dran drehen. Damit, der Interview-Jan hat mir das dann auch berichtet. Wir haben hinter noch ein bisschen gequatscht, dass also bei so einer Easter Hack niemand mehr als 2 Minuten gebraucht hat, um einen Ducato aufzumachen. Also da kann man quasi jeden Ducato mit aufmachen und ja. Dann hat man einen Schlüssel für den Ducato. Also das ist auf jeden Fall keine Sicherheitstür, sondern die sind dafür da, damit bei Fahrtwind die Tür nicht aufweht, würde ich mal sagen. Oder die Eichhörnchen ihre Nüsse nicht im Fahrzeug verstecken können. Das ist so grob der Sinn der Aufbautüren und der Fahrzeugtüren bei Wohnmobilen. Also nicht zu viel erwarten, genau. Ja, okay. Jetzt haben wir total viel über so passive Möglichkeiten gesprochen, also Ketten und ähnliche Dinge, Safe. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne zu dem aktiven Schutz kommen. Und das sind ja im Wesentlichen bei Einbruch Alarmanlagen. Und ich habe mich ein bisschen informiert, was es da so gibt. Und das ist ein sehr breites Spektrum. Das erste, das klingt auch schon so ähnlich, ist der Bosch Spexor. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch schon mal hatte. Der Frank nickt. Ja. Nee, Frank nickt doch nicht der mehr. Der Thomas nickt. Der nein, Thomas ich kenne ihn. Ja. Ich kenne ihn von der Bosch. Der Thomas nickt. Der Thomas hat genau aus dem Grunde seiner Zeit, als der so ein bisschen in aller Munde war und der wird dann auch, der war auch mitunter auf den Campingmessen zu sehen. Die hatten da immer auch so einen kleinen Stand. Und da haben die mich mal gepackt und dann habe ich den bestellt, genau für diesen Grund. Weil das natürlich so eine eierlegende Wollmilchsau war. Ja, es war so irgendwie so ein bisschen Alarmanlage. Es war Raumüberwachung, es war so ein bisschen Gaswarner. Und ich weiß nicht, was das Ding noch alles konnte. Man konnte Videokamera, glaube ich, oder? Kann das sein, dass es auch Video kann? Bin ich nicht sicher. Nee. Bild, okay, bin mir jetzt nicht sicher. Ganz dünnes Eis. Bewegungsmelder halt. Ne? Es ist halt so, dass man diese verschiedenen Module, also die haben das Ding natürlich so gebaut, dass es schon mal hardwaretechnisch relativ viel kann. Man muss es aber softwaretechnisch, musste man sich Module buchen, wie in so einem Abo. Kann man dann für ein Jahr zum Beispiel die Raumluftüberwachung buchen und dann bekommt man da halt Werte. Und aber wir sind ja jetzt beim Thema Einbruch. Das Ding war halt in der Lage, als Bewegungsmelder zu fungieren. Man stellt das dann irgendwo hin. Und wenn so dann eine Cola-Dose quasi, wie ne? Wie eine Cola-Dose, genau, die Größe einer Cola-Dose. Die sollte natürlich nicht versteckt, sondern in der Mitte im Fahrzeug deponiert sein, dass die also diesen 360-Grad-Blick quasi hat. Da ist ja schon das erste Problem. Das Ding steht also irgendwo sichtbar. Das heißt, wenn jetzt der Einbrecher eindringt ins Fahrzeug, geht der Spexor los. Der schmeißt auch einen lauten Alarm raus und der informiert auch den Besitzer auf seinem Smartphone. Also man bekommt dann eine Meldung, hallo, hier gibt es vermutlich einen Einbruchsversuch. Nur dann, klar, wird natürlich höchstwahrscheinlich der Einbrecher das Ding aus dem Fenster werfen oder erstmal ausschalten, töten, sage ich jetzt einfach mal. Damit ist quasi die akustische Warnung sicherlich relativ schnell ausgeschaltet. Aber immerhin würde man als Besitzer ja mal informiert werden. Das fand ich ganz interessant. Das war es aber, glaube ich, schon im Großen und Ganzen. Und mich hat das dann insgesamt, also auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, auch gerade mit diesem Abo-Modell nicht überzeugt. Und ich habe das dann noch in der Testphase wieder zurückgegeben. Und ja, aber mittlerweile, das hatte der Axel ja auch schon, glaube ich, gerade gesagt, wenn nicht, dann sagen wir es jetzt nochmal, gibt es das nicht mehr. Also brauchen wir auch nicht weiter darüber philosophieren. Sinn macht sich so ein Gerät. Offensichtlich warst du nicht alleine. Ja, wahrscheinlich. Netter Ansatz, netter Versuch. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende so hundertprozentig zielführend ist. Also es ist ja bei Alarmanlagen so, dass diese akustische Warnung mal grundsätzlich wenig Leute interessiert. Ne? Also ich glaube, wir alle sind auf Wohnmobilstellplätzen und Campingplätzen unterwegs und ich würde mal einfach sagen, an jedem Tag, wenn es jetzt nicht super kleiner Stellplatz ist, an jedem Tag geht irgendwo so ein Wohnmobilalarm los, oder? Also ich. Naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber kommt doch häufig vor. Also dann an 5 Tagen von 7 oder so. Also das ist wirklich häufig, dass es irgendwo rumquietscht. Und ich bin auch persönlich eher genervt, als dass ich dann dahin laufe und gucke, ob ich irgendwas tun kann. Also. By the way, unsere Nachbarn hier, jetzt sind wir gerade mal nicht im Wohnmobil, die haben auch eine Alarmanlage. Und in aller Regelmäßigkeit geht die los. Und ganz am Anfang war man sich ja nicht sicher, ist da was passiert? Und dann ist man rausgegangen und ach nee, war wieder ein Fehlalarm. Und dann kommt genau der Punkt, den du gerade beschrieben hast. Mittlerweile geht, glaube ich, niemand mehr dahin, wenn die Alarmanlage losgeht. Weil es ist halt in aller Regel leider ein Fehlalarm, der zu einer gewissen Abstumpfung führt, wo man sich dann, wenn man eher genervt ist davon. Und genau das ist das, was du bei den Wohnmobilen natürlich auch berichtest. Ja, also bei PKWs doch auch. Und bei den PKWs ist ja genauso, genau. Jan. Du musst da nicht mehr hin. Also ja, es hupt wieder irgendwo eine Minute und du denkst dir, ja, tolle Alarmanlage. Die Alarmanlage hat dann Sinn, wenn du in der Nähe bist. Das war nämlich genau bei uns der Fall. Wir saßen ja 50 Meter entfernt. Das Auto war nicht direkt in unserem Blickfeld. Dank der Alarmanlage mit einem verbauten Sensor, komme ich jetzt gleich drauf, bin ich darauf aufmerksam geworden, dass da überhaupt was passiert ist und bin losgelaufen. In dem Fall war sie gut, aber Ich habe mich ja eh zu spät, oder? Also ja, natürlich war ich zu spät, klar. Meine Vermutung ist, da drin war ein Kind, weil eben ne, mit dem Tresorschlüssel das nicht übereinander legen konnte. Das Kind hat dann entweder wollte es rausgehen und die wollten sowieso abhauen, oder es hat die Tür aufgemacht, um einen Erwachsenen hineinzulassen, der vielleicht mal noch mehr inspizieren könnte. Und dabei hat sich die Alarmanlage oder dabei ist die Alarmanlage ausgelöst worden. Ich stehe trotz des Einbruchsversuchs heute immer noch auf dem Standpunkt, ich werde an meinen Fenstern keine Sensoren verbauen. Denn bei der verbauten Alarmanlage, wie ich sie habe, kann man auch mit einem... Also sag ruhig, welches das ist. Ich habe die T-Tronic. Ich habe die T-Tronic. Und zwar habe ich die deswegen verbaut, weil ich damals den Schlüssel verschlüsseln, also den Funkschlüssel, das Funkschlüsselsignal habe verschlüsseln lassen. Das ist, jetzt fällt mir gerade der Produktname nicht ein von T-Tronic, kann man rauskriegen. Und der Fachbetrieb, der mir das eingebaut hat, hat gesagt, das ist schon so aufwendig, da können wir auch noch gleich einen Sensor anbauen. Also du brauchst die Zentraleinheit für die Alarmanlage, für den Funkschlüssel und dann würde ich Ihnen noch empfehlen, bauen wir noch einen Sensor an die Tür. Und ich habe einen Sensor an der Tür, an der Aufbautür einbauen lassen, aus dem Grund, damit auch in der Nacht ich nicht einfach durch einen Dieb überrascht werde, der trotzdem durch die Aufbautür kommt, denn wenn der die Aufbautür aufreißt, dann ist nicht nur außen, sondern auch innen ein schriller Alarm und der sollte mich dann spätestens wecken. Deswegen habe ich diesen einen Sensor an der Tür. Ich habe keine Sensoren an den Fenstern, denn in der Nacht habe ich die Fenster auf Lüften oder ich habe es neben mir geöffnet. Und wenn ich Sensoren in der Nacht, wenn ich Sensoren am Fenster habe, habe in der Nacht das Fenster auf, dann kann ich es zwar zumachen, dann wird aber die Alarmanlage scharf und wenn ich es dann wieder aufmache, dann müsste ich vorher die Alarmanlage entschärfen, Fenster öffnen und wieder schärfen. Und das ist mir zu viel Aufwand. Und ich sage mir eben, genau dieser Effekt, über den ihr gerade gesprochen habt, wen interessiert heute eine quietschende Alarmanlage? Schon gar nicht auf großen Parkplätzen, schon gar nicht im Süden. Jeder denkt sich nur, wer hat da wieder seinen Alarm ausgelöst? Den falschen Knopf gedrückt, irgendwie sowas. Oder nicht unscharf geschaltet, sowas, solche Gedanken. Genau. Aber ganz ehrlich, das ist das persönliche Sicherheitsempfinden, von dem du, Axel, gesprochen hast am Anfang. Jeder muss für sich selber entscheiden. Ich habe auf dem Caravansalon im letzten Jahr 23 gegenüber einen YouTuber gehabt. Der hat eine russische Anlage. Das ist die, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Pandora, genau. Mit allem Ruck und Zuck. Und die gibt's ja wirklich, ihr kennt vielleicht Elon Mops von YouTube. Die haben sie sich auch einbauen lassen. Ich habe gesagt, ich brauche da ein Studium für, um diese Alarmanlage zu verstehen. Mit allem Ruck und Zuck. Wer sich damit wohlfühlt, der soll das machen. Das ist nicht billig und es kann auch tatsächlich sinnvoll sein. Aber letztes Jahr auf dem Caravansalon habe ich 5 Fehlalarme mitgekriegt. Nach dem 2. Fehlalarm hat sich keiner mehr für sein Auto interessiert. Da haben alle gesagt, ah, sein Auto wieder Fehlalarm und sonst was. Ich weiß nicht, das ist eben dann das persönliche Empfinden, wenn einer sagt, ich brauche das aber, damit ich mich wohlfühle, dann mach, go for it. Und meine Devise ist eben, wenn die Alarmanlage losgeht und ich bin nicht in der Nähe, dann nutzt sie eh nichts, dann kann ich auch mir die Sensoren sparen. Ich sehe das so, wir sind ja zu fünft unterwegs und wenn ich jetzt eine Alarmanlage einbaue und die scharf schalte, zum Beispiel in dem Fall, den du da jetzt geschildert hast, dass du da die Tür überwachst, letztlich nur, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir mindestens einmal pro Woche jemanden haben, der aus der Tür rauslatscht, ohne die Alarme vorher auszuschalten. Also das ist einfach, ist logisch, mit je mehr Leuten man unterwegs ist, desto schwieriger ist es, keine Fehlalarme zu erzeugen. Und genau aus dem Grund, weshalb du mit Fenstern keine Fehlalarme erzeugen willst, will ich eben auch mit Türüberwachung oder sonst was keine Fehlalarme erzeugen. Und deshalb, wie gesagt, ich finde das persönlich eher nervig, wenn immer mal wieder so eine Alarmanlage rumschrillt irgendwie. Und du hast recht, die Pandora, die kann, das ist eine, würde ich sagen, die fortschrittlichste Anlage auf dem Markt so grundsätzlich, liegt auch preislich so im Bereich 3000 Euro sowas in der Richtung, also so muss man schon mit rechnen, ist also schon kein Schnapper, kann super viel und die hat auch so eine Außenüberwachung, also selbst wenn man da an dem Fahrzeug rot ruckelt, also zum Beispiel guckt, ob die Tür abgeschlossen ist, dann geht da schon der Alarm los. Ja. Und klar, da gibt's natürlich großen Raum für Fehlalarme, ne? Das überrascht, glaube ich, niemanden, ja. Gut, dann gibt's die Titronic, die hast du schon erwähnt und die hast du ja auch bei dir eingebaut. Das ist auch die Anlage, die, glaube ich, so am verbreitetsten ist in Deutschland. Gibt Leute, die sie für schlecht halten. Es ist die Anlage, die alle Wohnmobilhändler verbauen, weil jetzt so eine Pandora zum Beispiel verbauen die Wohnmobilhändler nicht, weil sie die gar nicht bekommen. Das macht so Spezialbetriebe, die also nur dann Pandora verbauen. Also da gibt's nur, weiß ich, eine Handvoll, glaube ich, in Deutschland. Bei Titronic ist so, dass das auch Wohnmobilhändler machen und es gibt auch schon sehr ausführliche Videos, YouTube, wie man die verbaut. Es gibt auch einige Leute, die die selbst verbaut haben. Und dann stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, okay, also wenn das so weit verbreitet ist, wie man sie einbaut, dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die wissen, wie man sie ausbaut. Das weiß ich aber nicht. Es gibt auch Videos von anderen Herstellern. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die darauf hindeuten, dass trotz Titronic ein Fahrzeug gestohlen wurde und so. Aber das ist natürlich alles Hörensagen und da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Letztlich ist es bei der Titronic ja so, dass die keine Innenraumüberwachung hat mit Ultraschall oder ähnliches. Also sie überwacht den Innenraum nicht. Die Begründung ist, dass man sich da drin frei bewegen will ja im Wohnmobil, anders als in einem PKW, den man ja abstellt und dann sitzt man ja nicht da drin und schließt ihn zu. Das ist die Philosophie von Titronic und ja, deshalb muss man dann, wenn man möchte, dass man jetzt zum Beispiel in meinem geschilderten Fall, man besichtigt eine Stadt und parkt das Fahrzeug auf einem Parkplatz, da muss man eben alle Öffnungen absichern. Ansonsten nehmen sie wahrscheinlich die Öffnung, die nicht abgesichert ist. Also dann, das sind bei mir, glaube ich, 13, wenn ich richtig gezählt habe. Also das ist schon eine Menge, die man da so verbauen muss. Ja, Frank. Ich wollte gerade nur einhaken. Ausbau. Natürlich gibt es Standard-Einbauten, Einbauorte, die aber auch wieder variieren. Ich habe jetzt, die Titronic hat ja wie die Pandora auch den Vorteil, sie ist modular erweiterbar. Ich habe mir jetzt noch den Profinder zugelegt, der auch noch einen Zündunterbrecher hat. Das heißt, ich sehe, wo das Fahrzeug ist. Es ist wie ein GPS-Tracker, der dauernd ist. Ich kann aber auch Geofencing festlegen, wenn sich das Auto aus dem 1 Kilometer Umkreis des ursprünglichen Standorts entfernt, kriege ich eine Nachricht und ich kann aus der Ferne über meinen Mobilfunkvertrag, den ich für die Titronic auch abgeschlossen habe, das Fahrzeug ausschalten während der Fahrt. Also nicht während der Fahrt, sondern während ein Dieb, potenzieller Dieb damit fährt, wenn er sobald er zum Halten kommt, geht der Motor aus. Und ja, dieses Kästchen hat aber eine lange Leitung. Das kann man aber auch unter dem Armaturenbrett an verschiedenen Orten positionieren. Aber auch hier wieder, es geht nur um den Faktor Zeit. Wer das unbedingt haben will, dieses Auto, und wer die Zeit hat und wem es auch egal ist, der reißt da unten die Kabel raus und macht auch das Ding tot. Und wahrscheinlich vielleicht auch mit einer Pandora, denn was wir noch nicht erwähnt haben, jede Alarmanlage hat, glaube ich, eine maximale Laufzeit. Ich glaube, in Deutschland sind das 2 Minuten oder sowas, 2,5 Minuten. Länger darf eine Alarmanlage nicht vor sich hin alarmieren und danach geht die aus. Und wer das aussitzen kann, weil er in einer abgelegenen Gegend dieses Auto aufbricht, der wartet, bis die Alarmanlage fertig ist und der baut auch eine Pandora wahrscheinlich aus. So würde ich das vermuten. Ich habe mal Bilder gesehen von herausgerissenen Elektrokabeln, Elektronikbauteilen bei einem Ducato 8. Da tut er das tut richtig weh. Und ja, dann ist halt die letzte Bastion auch gefallen. Natürlich hast du recht. Ich finde halt ein bisschen, muss man halt einfach betrachten. Es ist, glaube ich, von den Varianten, die es gibt, ist es, glaube ich, die günstigste Alarmanlage, was ich so herausgefunden habe. Und die Pandora ist die teuerste. Also ich glaube, bei Titronic geht es so bei 500 Euro los, so ungefähr, glaube ich. Für die Zentraleinheit ungefähr, ja. Und dann kostet so ein Sensor 60, 70 Euro. Der Profinder kostet nochmal 600 und der Zündunterbrecher war nochmal ein 100er. Also wenn du das ganze Ding modular so aufrüstest wie auf Pandora, bist du preislich nicht so weit davon entfernt, glaube ich. Okay, ja. Okay, ich hatte die 500 gesehen. Also da zumindest der Einstiegspreis ist dann vielleicht der günstigste. Genau. Willst du noch das Thema Server oder? Ja, möchte ich ganz gerne. Genau. Ich hatte tatsächlich, und das kommt vielleicht in einer anderen Podcast-Episode, wo es dann vielleicht nochmal um Wohnmobil-Diebschall geht, nochmal exakter. Ich hatte mich da mal für interessiert und habe mir auch mal ein Angebot erstellen lassen für die Pandora. Habe auch da mit jemandem sehr Kompetenten mal telefoniert. Aber es ist für mich noch nicht mal das Thema Server, du hast schon gesagt, es ist ein russisches System. Und ja, die haben vielleicht auch Server in Russland. Inzwischen haben sie aber auch woanders Server stehen. Das ist für mich noch nicht mal so das Thema Datenschutz, sondern das Thema ist für mich, im Moment befinden wir uns in einem Angriff von Russland auf die Ukraine. Und die Europäer machen eine Menge an Maßnahmen, um in Russland den Geldhahn zuzudrehen. Und ich für mich, das kann jeder für sich komplett anders entscheiden, ich für mich habe entschieden, von mir geht kein Euro wissentlich nach Russland. So, Punkt. Und deshalb wird es auch keine Pandora geben. Egal, wo die Server stehen, ob der Datenschutz erfüllt ist und sonst was, ob man an Bauteile, an Ersatzteile kommt und so, das ist für mich alles nicht entscheidend, sondern für mich ist entscheidend, der Hersteller sitzt in Russland und mein Geld würde nach Russland gehen und das will ich nicht. Genau. Aber ist nur meine Entscheidung. Also Pandora wird es bei mir nicht. Titronic wahrscheinlich auch nicht. Es gibt eine dritte Anlage und ich will einfach nur mal kurz erwähnen von der Firma Karatec. Das ist eine Zusammenarbeit mit Vodafone. Da muss man auch jährlich was zahlen, so wie Thomas es auch gesagt hat. Also quasi Abo-Modell. Aber letztlich ist es auch logisch, denn da ist auch ein Service hinter. Es gibt, der Frank hat das schon mal vorgestellt, auch von einem anderen Unternehmen, da geht es mehr um das Wiederfinden, gibt es einen Ortungsdienst mit Tö. Ein Ortungsdienst, der einen dann auch unterstützt in dem Fall von einem Diebstahl, wie gesagt, andere Episode. Und da ist natürlich klar, dass das irgendwie laufende Kosten sind, die ein Anbieter irgendwie auch wieder reinkriegen muss. Und das sind dann in dem Fall aktuell 65 Euro pro Jahr, wo ich mir gedacht habe, naja gut, das wird mich jetzt aber auch nicht wirklich umbringen. Also 5 Euro im Monat, sagen wir mal, da würde ich wohl auch noch mit klarkommen, dass ich jetzt 65 Euro dann dafür zahlen würde. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der anderen Episode nochmal. Das ist im Moment so für mich so der heißeste Kandidat. Es gibt noch eine weitere Anlage, Carasafe, sehr namensähnlich, kommt sogar vom Niederrhein. Die haben aber ihren Schwerpunkt, so würde ich sagen, eher bei Wohnwagen, arbeiten jetzt mit einer Firma zusammen, die Hubstützen baut. Da, wenn dann sozusagen ausgelöst wird, dann fahren die Hubstützen raus und das Wohnmobil wird aufgebockt. Ach, lustig. Auch ein lustiger Ansatz. Kann der Tieflader direkt runterfahren, ne? Genau. Jetzt habe ich keine Hubstützenanlage, also das zumindest, das Feature bringt mich nicht weiter. Die sind die cool. Nicht dabei? Die kannst du bestimmt mitbestellen. Ja. Preis und Gewicht, ne? Da hätte ich noch eine vierte Anlage, habe ich nämlich bei der Recherche zum Video gesehen. Es gibt tatsächlich eine Anlage, die den Innenraum komplett vernebelt, mit so einem Disco-Nebel. Das heißt, wenn du da einbrichst, dann macht's puff, dann gibt's einen Blitz und dann, da gibt's ein Video zu, das flutet den Innenraum, sodass du dann eigentlich nichts mehr siehst. Hoffen wir mal, dass da kein Fehlalarm auslöst. Nachts. Ich hab auch erst gedacht, das wäre Reizgas. Es ist aber kein Reizgas, es ist tatsächlich nur erst einmal nur so ein Disco-Nebel. Und du stehst dann da drin und, aber ich habe gesagt, na gut, irgendwo ist ja mal Schluss. Ne? Dann rufen die Feuerwehr und die löschen das Auto und es ist ein Wasserschaden. Dann ist auch nichts. Ja, super. So, danke, ich habe dich unterbrochen. Ja. Eine Sache wollte ich noch zur Karatec-Anlage sagen. Die macht genau das Gegenteil von der Titronic, die über, ich glaube, da gibt es auch Sensoren für Türen und so, aber grundsätzlich hat die eine Ultraschallüberwachung im Innenraum. Das finde ich persönlich, also mein Gedanke dazu ist, wenn ich das einschalten würde, die Alarmanlage, dann in dem von mir schon mehrfach zitierten Besuch einer Stadt, wo mein Wohnmobil auf dem Parkplatz steht, da würde ich sie einschalten, wo ich genau weiß, wir gehen jetzt alle weg, keiner bleibt zurück und wir kommen auch alle gemeinsam wieder. Das wäre so für mich der klassische Fall, wo ich es einschalten würde und da wäre auch eine Innenraumüberwachung okay. Da muss ich dann auch nicht jede Klappe und jedes Fenster sichern. Ist aber nur so ein, und einen Punkt hatte ich noch, wir drei sind ja Läufer. Ich glaube, Frank, du noch nicht. Du bist noch kein Läufer. Es kommt jetzt noch, wenn du dann demnächst mehr Zeit hast. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie schnell wir zum Beispiel 100 Meter oder einen Kilometer oder sowas zurücklegen. Und Thomas, ich weiß nicht, ob du deine Kilometer-Bestzeit, ob du die mal raushauen kannst, so was schaffst du in das, Kilometer? Das hängt von der Distanz ab. Ein Kilometer. Warmlaufen ja. Und ein Kilometer fahren. Ohne Warmlaufen. Habe ich, natürlich noch nicht getestet. Hast du nicht getestet? Ich bin ja eher der Langstreckenläufer, wisst ihr. Du bist ein Langstreckenläufer. Ich denke in Marathon-Distanzen. Drei Minuten, dann wärst du schon sehr flott unterwegs, oder? Ja, auf jeden Fall. Da wärst du schon am Ende stolz. Auf jeden Fall. So, das heißt, 3 Minuten brauchst du für 1 Kilometer. Das bedeutet natürlich, dass du 18 Sekunden für 100 Meter brauchst. Und so kommen wir jetzt auch schon ein bisschen der Sache näher, wenn die Alarmanlage auslöst. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du es rechtzeitig mit Einbrecher zum Wohnmobil zurückschaffst. Also da musst du schon sehr in der Nähe sein. Frank war ja sehr in der Nähe. Aber es ist ja auch die Frage, ob es so schlau ist, dahin zu rennen und das Wohnmobil zu retten. Das ist auch eine gute Frage. Das war ein Reflex. Das ist ein Reflex, absolut, ne? Aber, total verständlich. Aber die Frage stellt sich natürlich an, ne? Recht. Ne? Auf wen triffst du da? Ne? Und in welche Situation begibst du dich dann in dem Moment? Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, als Läufer läufst du dann einfach vorbei. Siehst du was? Schön grüßen. Hallo. Grüß. Schönen Camper habt ihr einfach. Ja. Ich habe einfach mal drüber nachgedacht, wenn man jetzt sagt, okay, so ein Einbruch dauert eine Minute, also es wird ausgelöst und die nehmen sich eine Minute Zeit, um das Wohnmobil zu durchwühlen, dann wird man also, wenn man in 3 Minuten 1 Kilometer schafft, 333 Meter schaffen, das ist nicht viel. Also und dann ist es quasi ohne groß nachdenken direkt losrennen und zwar Vollgas und niemanden umrennen müssen oder zur Seite schubsen oder so. Na, also ist schon unwahrscheinlich, dass man es pünktlich schafft. Und du musst es auch hören, ne? Sagen. Du musst es auch hören in 333 Meter Entfernung. Ja, und wenn du es auf dem Handy kriegst, ne, wie bei dir auch, ne, dann. Oder dann, so, dann, ja. Aber trotzdem, ich wollte da einfach nochmal so drauf rumreiten. Nee, und einen Punkt mit dem Hören ist nochmal ein guter Punkt. Kommt ja auch eine Sekunde später an, ne? Eine Sekunde später an, da hat man direkt was verloren. Da ist schon wieder Zeit von der Uhr gelaufen. Genau. Sirenen, also wenn man weiß, wo die Sirene ist oder bei Titonic wird eben oft die Hupe genutzt, dann ist, ich habe ehrlich gesagt, ich wollte mich noch drunter legen, aber ich habe es nicht mehr geschafft unter einen Ducato, um mal zu gucken, wo die Hupe verbaut ist. Ich weiß es gar nicht, aber ich denke, das ist relativ zugänglich. Ich mutmaße, dass man die Hupe recht schnell findet und da kann man natürlich einfach das Kabel rausreißen, dann hupt auch nichts mehr. Sirenen kann man einbauen, aber wenn man eine hat, dann kann man die eventuell auch ausschäumen. Es gibt ja so Bauschaumsachen. Ist natürlich die Frage, ist immer aufwendiger und so weiter. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass das jemand macht. Aber Titanic hat noch eine Innenraumsirene auch noch. Also das geht, die Hupe geht an und im Innenraum ist so ein ziemlich lautes Vogelgezwitscher. Okay. Ja. Übrigens werden auch gerne bei vielen Fahrzeugen die Heckleuchten aufgebrochen und dann der Kahnbus damit stillgelegt. Dann geht nämlich auch die Alarmanlage wohl nicht mehr, habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, bei welchen Anlagen und bei welchen Fahrzeugen das zutrifft. Da werden wir uns nochmal drum kümmern. Da werde ich, wenn ich dann nochmal weiter eintauche, das nochmal. Ja. Genau. Wieder Anleitung geliefert. Okay. Der Service-Podcast. Service-Podcast, genau, jetzt für ganz andere. Wir kriegen eine neue Klientel hier. Das wird unsere erste Abo-Serie, Abo-Folge irgendwie, genau. Ja, ich glaube, zu Alarmanlagen haben wir jetzt einiges gesagt. Habt ihr noch was zu ergänzen da? Nein. 2 Köpfe werden schon geschüttelt. Dann würde ich noch mal ganz gerne zum Thema Versicherung kommen. Und ja, Thomas, du hast ja keine Alarmanlagen, du hast eine Sicherung, aber kein Safe. Das heißt, du setzt darauf, dass wenn dein Portemonnaie oder dein Tablet noch im Fahrzeug ist, während du am Strand liegst, dass die Versicherung das ersetzt. Mhm. Hast du denn eine entsprechende Versicherung dafür abgeschlossen? Tatsächlich, ja. Auch dünnes Eis, aber ich glaube, wir haben die auch bei der RMV abgeschlossen, bei der Reisemobilversicherung. Da haben wir auch eine Inhaltsversicherung, wie auch immer die heißt, abgeschlossen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, 3 Köpfe nicken. Also es geht eben nicht so, dass das die Hausratversicherung abdeckt. Das ist eben wichtig. Ne? Also das ist ja bei Diebstahl aus Kfz, Pkw, glaube ich, so, dass die da Sachen abdeckt. Aber bei Wohnmobil eben nicht. Mhm. Ist ja auch was ganz anderes. Und nee, Spaß. Also man braucht eine spezielle Versicherung. Das ist diese Inhalteversicherung. Und die muss man eben aber auch zusätzlich abschließen. Ja. Und die haben natürlich 3000 Ausschlussgründe, weshalb sie nicht zahlen. Also zum Beispiel sind da eben bestimmte Dinge wertmäßig gedeckelt. Ne? Also wenn man da jetzt sein super duper 10.000 Euro Notebook mitschleppt oder ich denke an Kameraausrüstungen gerade, ich weiß nicht, ob Frank oder Jan da genaueres wissen, aber das ist normalerweise wertmäßig gedeckelt. Also da kann man nicht 20.000 Euro Fotoausrüstung mitschleppen und am Ende sagen, ja, wurde gestohlen, ersetz mal oder doch. Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich habe zumindest eine spezielle Fotoversicherung, die da auch nochmal greift. Okay. Und der Jan nickt da auch, ja, genau. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist die Inhaltsversicherung, die Thomas ansprach, die habe ich auch. Ich glaube, die liegt bei 10.000 Euro. Also es gab da irgendwie 2 Stufen und die 10.000 Euro. Und dann habe ich über Foto eigentlich auch immer was gehabt. Und da ich jetzt nicht mehr so ganz viel mit den großen Sachen rumrenne, ja, brauche ich die auch nicht mehr. Also, aber die gibt okay. es und die habe ich auch früher gehabt. Die war auch zum Glück nie gebraucht worden. Aber ja. haben ist besser als brauchen manchmal, ne? Absolut. Aber es gibt Grenzen, also auch bei Bargeld natürlich ja, insbesondere genau. und so, ist ja auch klar, sonst gäbe es dann natürlich extremen Missbrauch. Ich hatte 10 Millionen Euro bei mir im Wohnmobil. Genau, ich habe es gerade mal geschaut, also es gibt sowas wie einen Basisschutz, das kostet so in der Regel 50 Euro pro Jahr, dann gibt es einen Komfortschutz, da erhöht sich dann die Summe und dann gibt es einen Komfortschutz Plus und so weiter. Also das gibt es mit Sicherheit bei verschiedenen Versicherungsanbietern, also da kann man, ja. da muss man dann wissen, was man versichern möchte, wie viel Wert man bei sich hat und kann sich dann den entsprechenden Tarif daraus. Genau, ich habe bei jemandem anders abgeschlossen. Ich habe nicht bei RMV abgeschlossen, ich habe bei der Ammerländer abgeschlossen, Ammerländer Versicherung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau warum, aber ja, ist halt so. Jetzt sind wir bei einem Thema zumindest in meiner Vorbereitung, was sehr kontrovers diskutiert wird, glaube ich. Und ich habe mir da persönlich eine Meinung zugebildet und ich hoffe, dass ich die ungestraft äußern kann. Hau raus. Es geht um das Thema Narkosegase, Betäubung von Leuten in Wohnmobilen mit Narkosegasen. Da gibt es eben auch, unter anderem von Titronic, gibt es so Gasmelder, die eben Kohlenmonoxid oder auch dieses LNG-Gas, was wir zum Kochen benutzen oder für die Heizung detektieren können. Und die können üblicherweise auch solche K.O.-Gase detektieren. Also ich für mich habe mir eine Meinung gebildet und ich werde euch einen Artikel von Isas Womo verlinken, die da sich mal sehr intensiv mit beschäftigt hat und das mal sehr gut aufbereitet hat. Also wenn euch das interessiert, warum ich zu der Meinung gekommen bin, dann lest den Artikel und danach könnt ihr mir dann gerne an axel@abgefahren-podcast.de schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Also es gibt keinen einzigen in Deutschland dokumentierten Fall, wo bei der Polizei dokumentierten Fall, wo ein Wohnmobil auf diese Art und Weise ausgeraubt wurde. Es gibt eine ganze Reihe Fälle, wo Leute überfallen wurden, auch während sie im Wohnmobil waren. Aber es wurde nie nachgewiesen, dass dafür Narkosegase genutzt wurden, egal welche Art von Gasen. Und diese Gase sind wohl im Blut gut nachweisbar. Und warum ist das so? Der Jan nickt schon, seine Tochter befindet sich im Medizinstudium. Magst du da deine Meinung, die glaube ich recht ähnlich ist, zu sagen? Das hat jetzt wenig mit dem Medizinstudium zu tun. Viele Grüße an Mirja. Ich weiß gar nicht, in welcher Episode sie hier war. Es ging um den Führerschein. Und sie hört es ja auch regelmäßig. Narkosegase, oder was habe ich so eben im Vorgespräch gesagt? Die Anästhesisten haben ein relativ langes Studium, um genau dieses zu tun, nämlich die Leute so zum Schlafen zu bringen, dass sie schlafen, nichts mitkriegen, aber wieder aufwachen. Und wenn du zu viel machst, dann schläfst du zwar auch, aber du kriegst auch nichts mit, aber du wachst auch vielleicht nicht mehr auf. Wenn du zu wenig machst, kriegst du halt was mit. Also genau diesen Punkt zu treffen, ist relativ schwierig so. Oder sagen wir so, im klinischen Bereich ist es sehr kontrolliert. Und es ist genau. Im Wohnmobil kann es eigentlich nicht kontrolliert sein, weil hast du ein Fenster auf? Ja, nein. Wie viel Umluft hast du? Wie viel Luftumwälzung hast du? Wie groß ist der Innenraum? Wie viel Menschen? In welcher Schlafphase? Welche Atmungsfrequenz hast du? Und all diese Dinge, ja. wenn du das alles zusammenrechnen kannst, kannst du vielleicht die richtige Dosis mit einer Gasflasche in das Wohnmobil einführen und dann dafür sorgen, dass die 1, 2, 3 oder 7 Leute dann schlafen. Aber ich glaube, also meine Meinung ist auch, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, auch wenn Leute davon berichten, dass sie so waren. Ich kenne tatsächlich einem gesprochen, der das gesagt hat, dass sie in Italien mit Gas überfallen worden sind. Und er ist ein Arzt und angeblich hätte man ihm das nachgewiesen. Aber mir fehlt ein bisschen der Glaube, ohne dass ich ihn jetzt anzweifeln will, aber so ganz von der Geschichte passte das. Also das passte schon zusammen, aber nicht diese, ja, dass das so einfach geht. Also von daher glaube ich auch. Frank. Ja. Ich bin da auch skeptisch. Meine Frau ist Anästhesieschwester und die Gase sinken ja auch zu Boden, die sind ja schwerer als Luft und du musstest das Auto damit fluten. Du müsstest schon eine riesen Flasche mit dir auf einem Transportwagen mitnehmen, was ja auch so ein bisschen auffällt. Ich mag teuer. Nicht ausschließen, ja, teuer ja, ist genau. es nämlich auch noch. Das kommt noch dazu, ja. Also für den 100er, den du dann klaust, musst du irgendwie 1.500 Euro für Gas ausgeben. Das ist eine schlechte Jetzt gibt es Kohlenmonoxid, das ist relativ günstig zu kriegen und so. Das kann man jetzt hin und her diskutieren, wer nicht unserer Meinung ist. Alles okay, alles gut. Bau dir einen Sensor ein, ist alles gut. Also Kohlenmonoxid ist dann schon tödlich, ne? Genau. Kohlenmonoxid kommt auf die Dosierung an, ne? Nee. Ja, es kommt alles auf die Dosierung an. Dann ist Salz auch tödlich und Zucker auch. Genau. Aber da ist also die Gefahr. Sehr schnell, die Gefahr sehr hoch. Da würde ich übrigens auch tatsächlich sagen, ich habe einen CO-Warner bei mir im Auto in der Nähe der Küche, denn sowas ist dann, CO kann ja mal passieren. Ich habe auch eine Dieselheizung. Genau. Es könnte was, eine uns günstige Konstellation entstehen. Und das ist ein Ding, das habe ich aber nicht, weil ich Angst vor Überfällen habe, sondern tatsächlich, wenn sich eine CO-Konzentration im Auto ansammeln würde, dass ich dann tatsächlich gewarnt würde. Genau. Macht Sinn. Ja. Ja. Also das ist ein ganz anderer Grund und den finde ich auch völlig okay und absolut nachvollziehbar, sehr gut, aber diese Raubüber, also Isas Dings erklärt es letztlich mit K.O.-Tropfen oder versucht es damit teilweise zu erklären, diese Berichte, dass die Leute aufgewacht sind und dann waren sie ausgeraubt. Lest ihn durch, wir verlinken ihn und ansonsten, wie gesagt, ne, axel@abgefahren-podcast.de, schreibt mir gerne. Okay, einen Punkt habe ich noch auf dem Zettel und ich weiß es nicht genau, ich meine es zu wissen, aber ich weiß es nicht genau. Frank, habt ihr einen Hund? Nee. Wir alle vier haben keinen Hund und deshalb ist vielleicht das, was wir jetzt sagen, vielleicht nicht richtig, könnte sein. Auch dünnes Eis. Etwas dünneres Eis, genau. Es gibt manchmal die Rückmeldung, ich glaube, Frank, du hast die auch bekommen auf deine Videos. Naja, bei uns bricht keiner ein, wir haben ja den Hasso. Ja, das ist dann ein vierbeiniger Freund. Okay. Genau. Ich war ja bei Nele im Podcast, Nele und Sebastian. Genau. Verlinken wir nochmal, ja, das Camperstyle. Genau, Camperstyle Podcast, danke. Das Hirn hing gerade. Und Nele hat einen Hasso, der ist Hassöchen. Also, den haben wir alle kennengelernt, Hasso. Ne? Beim Caravansalon. Total niedlicher Hund, also der bellt vielleicht, aber wenn du den alleine im 36 Grad oder im 40 Grad heißen Auto zurücklässt, freut er sich auch. Das habe ich schon gleich zwei Faktoren erwähnt. Wenn dich natürlich ein Dobermann von oben anschaut, gehst du auch nicht da rein. Aber jeder Hundebesitzer, also die meisten Hundebesitzer, die verantwortungsvoll sind, sagen eigentlich, naja, also wenn der in der Nacht mit uns schläft, ist das sicherlich eine gute Frühwarnanlage, aber den jetzt als Ersatz für irgendeine Alarmanlage oder irgendwelche Sicherungsmaßnahmen im Auto einzusperren, ist eher Tierquälerei. Genau. Das ist auch meine Meinung. Also ein Wachhund im Wohnmobil, okay. Und vor allen Dingen, ich denke mir immer, ja, es kann ja auch sein, dass die Einbrecher mit Hunden rechnen. Also Hunde kommen ja auch in Wohnungen und so weiter vor. Ja. Da wird es wohl auch eine Art Ausbildung für geben, wie man mit so Hunden umgeht. Und ich glaube nicht, dass das Tierwohl-Siegel bekommt, was die dann mit dem Hund machen. Und insofern ist es vielleicht auch nicht das, was man für seinen Hund möchte. Ne? Also ich sage jetzt mal Giftköder oder K.O.-Tropfen oder Elektroschocker. Also da gibt es bestimmt eine breite Palette, was man machen kann, um auch Hasso, auch wenn da Dobermann ist, aus dem Wohnmobil rauszukriegen und dann trotzdem das Wohnmobil leerräumen zu können. Ob das jetzt immer der Standard ist, wie gesagt. Ne? Aber du hast recht, wenn man schläft, dann ist es vielleicht beruhigend und ist auch gut, dass er da ist. Ich habe schon davon gehört, dass Menschen gesagt haben, ähnlich wie ich mir den Prickstop-Aufkleber draufklebe, obwohl ich keinen Prickstop habe, dass es Menschen gibt, die sich Näpfe und Hundehalsbänder außen ans Wohnmobil montieren und, also ich sag mal, einen Napf davor stellen, einfach um den Eindruck zu erwecken, dass sich im Mobil ein Hund befindet. Auch eine Möglichkeit. Warum nicht? Ja. Aber ob das funktioniert, Thomas, ob das wirklich, also ich würde doch einmal vor die Tür hauen und dann gucke ich mal, ob jemand bellt. Ja, ich würde es auch nicht machen, aber soll es gehen. Ja, oder du gehst weiter zum nächsten. Ich meine, früher, als es noch Hutablagen in den Autos gab, da gab es auch schon mal Polizeimützen, die in den Hutablagen lagen. Obwohl, du hast recht. Bei der Wahl zwischen verschiedenen Mobilen werde ich vielleicht dann nicht den nehmen, wo vielleicht gerade ein Hundenapf davor steht. Genau. Zumindest eine Überlegung. Ja, Mensch, dann haben wir doch noch ein Lifehack jetzt am Ende der Episode gefunden. Ich habe übrigens noch eine kleine Ergänzung, das habe ich eben ganz vergessen, das fiel mir noch ein. Zum Thema Ketten habe ich ganz vergessen zu erwähnen, für die Kastenwagenfraktion gibt es auch eine Kette für die Schiebetür von innen. Nochmal zum Thema Wohlbefinden, wenn man sich immobil befindet. Das habe ich eben gar nicht erzählt. Ich sprach von dem Schloss, was man außen anbringt, was ja nur was bringt, wenn ich mich außerhalb des Mobils befinde. Aber wenn ich mich drinnen befinde, Kette im Fahrerhaus und Kette an der Schiebetür ist auch möglich. Auch da gibt es Halterungen für plus hinten diesen Splint. Dann hat man wirklich alle Türen komplett von innen gesichert. Das ich meinte tatsächlich auch die Kette, als ich das erwähnte. Mhm. Also nicht das Schloss von außen, sondern die Kette von innen, die man genau. da hinten kann. Die derselbe Hersteller anbietet, der die Fahrerhausketten anbietet. Ja. Genau. Also so kannst du eigentlich alles. Auf jeden Fall. Ja, jetzt fühle ich mich aber wirklich sicher. Ja? Das war doch Ziel dieser Veranstaltung hier, Axel. Ja, wir wollten uns ja einfach mal austauschen. Also mich hat eben der Bericht von Frank schon aufgeweckt, dass meine Einstellung eben dazu vielleicht ein bisschen zu locker war und dass ich vielleicht im Urlaub eben keine gestohlenen Kreditkarten melden möchte, auf der Polizei rumsitzen und so weiter. Dieser ganze Kram, der da eben dranhängt. Ja, also es hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mir ja, ich habe schon gesagt, ich habe ein Safe eingebaut und ich habe Ketten an den Fahrertüren montiert. Ich denke über eine Alarmanlage nach, das werde ich nochmal tun, drüber nachdenken. Ja, also es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, Frank, also danke für deinen ehrlichen Bericht, dass du das auch so geteilt hast und das nicht hinterm Berg gehalten hast. Danke dafür schon mal. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall, danke. Bitteschön. Und das Ziel ist einfach zu sensibilisieren. Jeder möge sich Gedanken machen, wie er da zu dem Thema steht. Und wenn der oder die oder das dazu kommt und sagt, nee, bei mir passt alles, dann ist super. Dann ist das richtig gut. Und wenn du allerdings der Meinung bist, oh, ich könnte vielleicht doch was machen, so wie du, Axel, wenn du sagst, Mensch, mein Laptop ist mir doch dann doch heilig, gerade in der heutigen Zeit. Ja, ich besorge mir jetzt einen Tresor und mach eine Komponente und vielleicht kann ich irgendwann die Komponenten nochmal erweitern, dann ist alles gut. Genau, ich habe auch zum Beispiel darüber nachgedacht, wenn ich mal von meinem Arbeitgeber, so mobiles Homeoffice zum Beispiel, das ist natürlich so lange kein Problem, wie das Notebook auch immer wieder am Ende da ist. Sollte das Notebook am Ende eines mobilen Homeoffice nicht mehr da sein, war das wahrscheinlich das letzte Mal mobiles Homeoffice. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten, dass der Chef nicht wieder sagt, ach ja, versuch's nochmal, vielleicht klappt's ja diesmal. Wir haben ja noch 3000 Stück davon im Schrank, verlier es ruhig, kein Problem. Genau, also das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn man sowas wie Homeoffice macht, da sind ja auch Daten drauf und so, die sind dann hoffentlich alle verschlüsselt, also bei mir weiß ich, ist es so, aber genau, ist trotzdem nochmal vielleicht ein zusätzlicher Punkt, wenn man eben dienstliche Klamotten mitschleppt, dass man die eben auch gut sichern können möchte. An dieser Stelle möchten wir uns auch für die authentischen Hintergrundgeräusche beim Axel bedanken. Axel ist ja wieder stilecht im Wohnmobil. Es scheint am Niederrhein die Welt unterzugehen. Das stimmt. War heute extra starker Regen vorhergesagt und ich weiß, dass das viele Leute beruhigt, dieses Geräusch. Ich muss immer an Jan denken, der mal irgendwann gesagt hat, es gibt doch nichts Schöneres, wenn man im Wohnmobil liegt und dann dieses Plätschern des Regens auf die Fenster, auf das Wohnmobil. Ist doch irgendwo ein Stück weit Romantik auch. Dafür wollte ich mich mal bedanken, Axel. Das hast du wunderbar arrangiert heute. Ja, sehr gern. Okay. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Habt ihr noch was? Haben wir noch was vergessen, Frank? Hast du noch was? Vielleicht eine Absicherung, die allerletzte Bastion, wenn es tatsächlich zu spät war und der Wagen ist gemopst worden. Dann, du hast es vorhin schon angesprochen, von Karatec, GPS-Tracker, sowas gibt es auch in günstig. Nicht zu empfehlen wäre ein GPS-Tracker für eine Katze oder einen Hund, weil die halten nicht lange, die senden dauernd, die fallen sofort auf. Die kann man stören, die Signale. Ich habe bei mir mittlerweile 2 GPS-Tracker. Einen habe ich auch aus dieser Börsenaktion damals mir gekauft. Das ist ein Copenhagen-Tracker. Das sind passive, der sendet einmal am Tag. Ich kann aber auch das Intervall erhöhen. Und dann gibt es einen anderen Tracker von der Firma. Die haben mir einen zur Verfügung gestellt. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Der sendet auch nur einmal am Tag. Damit kann man auch ein Auto zur Not wiederfinden. Und Axel, du bist ja auch schon mal jetzt unter die YouTuber gegangen und hast einen Shorts erstellt über die Aldi AirTags. Wir nehmen jetzt mal das Thema, was du genommen hast, gerne als Teaser für eine weitere Episode. Die wir planen. Du hast uns da schon quasi alles in den Mund gelegt und schon mal so ein Appetithäppchen hier gebracht. Es wird eine Episode noch geben von uns zum Thema Diebstahl des Fahrzeugs. Was kann ich dagegen tun, beziehungsweise was du gerade gesagt oder hast. Oder dafür? Kann ich dafür tun? Ja, genau. Und vor allen Dingen, was kann ich danach tun, um vielleicht zu versuchen, ein Fahrzeug wiederzufinden, zu tracken, etc. Sonst hätte ich eigentlich in diesem Zusammenhang, ich habe auch nichts weiter verbaut. Außer, dass jeder tatsächlich das als Initialzündung nimmt, über seine Absicherung nachzudenken, über sein eigenes Wohlbefinden und Verhalten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und dann ist alles prima. Genau. Ja, spitze. Dann vielen lieben Dank an den Frank. Jawohl. Und natürlich auch an meine beiden Co-Hosts, Thomas und Jan, dass ihr so eine lange Episode mit mir aufgezeichnet habt zum Thema Einbruch. Danke, sehr, dass ich da gerne sein vielen durfte. Dank für den schönen Abend. Hat mich total gefreut. Schön. Viele Inspirationen mitgenommen, auch wir als Moderatoren, weil ich glaube, wir haben nicht jeder hat alle Maßnahmen ergriffen und da kann man sich noch ein bisschen was raussuchen. Ja, und ich bestelle mir jetzt eine Handbreit Masterschlüssel aller gängigen Schlüssel. Sehr gut. Oder zum Easter Hack fahren, da kannst und du das mit den Jungs. Ich werde mir so einen handbreiten Tresor irgendwo einbauen. Eine Handbreit-Tresor. Sehr gut. Ja, alles klar. Axel, du? Ich würde euch wünschen, maximal eine Handbreit Dieb im Fahrzeug und nicht mehr. In der Fahrzeugtür und dann zuziehen, ne? Mit der Zuziehhilfe. Knack, Hand ab. Mögen eure Wohnmobile da draußen nicht aufgebrochen werden. Ganz genau. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen, macht's gut und habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.